Kundgabe 4360. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.7.1948. Gleichnis vom guten Hirten. Ein Gleichnis will ich euch geben, und ihr sollet daraus lernen, wie ich mein Wort verstanden haben will. Meine Erdenkinder gleichen einer Herde verstreuter Schafe, die durch den bösen Willen eines Feindes aus dem Seekreis des Hirten gejagt und in alle Richtungen verstreut wurden. Und es geht nun der Hirt, weil er seine Schafe liebt, auf die Suche nach ihnen. Er sucht sie in den verborgensten Winkeln. Er klettert auf Berge, steigt hinab in Bergesklüfte. Er ruft und locket und ruhet nicht, bis er seine Herde wieder zusammen hat. Er hilft den Schäflein, die sich verstiegen haben und nicht mehr zurück können allein. Er geht weite Wege, wo sie sich schon zu weit entfernt haben. Er nimmt die müden Schäflein auf seine Schultern und trägt sie zurück. Er überlässet keines seinem Schicksal, seinem Feind, dass dieser es ihm raube und der eigenen Herde unterschiebe. Denn er kennt seine Schafe, und seine Schafe kennen ihn und folgen seiner Stimme. Und des guten Hirten Herz frohlocket, so er alle seine Schäflein wiedergefunden hat, so sein Stall seine vollzählige Herde birgt, so heimgefunden hat jedes Schäflein, das verloren war. Ihr alle seid meine Schafe, ihr gehöret zu meiner Herde, die jedoch freien Auslauf haben und darum sich auch verlaufen können, so sie ein anderes Ziel als mich erstreben. Der feindliche Hirt ist mein Gegner, der euch mir abwendig zu machen sucht, und es wird ihm oft gelingen. Meine Schafe treiben ab von dem Wege, da ich mit meiner Herde wandle. Sie suchen die Höhen zu erklimmen. Ehre und Reichtum suchet ihr Menschen, und um solche weichet ihr vom Wege ab. Ihr fallet in Schluchten und Abgründe. Die Laster und Begierden der Welt nehmen euch gefangen. Ihr sinket Schritt für Schritt zur Tiefe und könnet dankbar sein, wenn ihr an Hecken und Gestrüpp hängen bleibt. Wenn noch kleine Bedenken in euch auftauchen, ihr solche nicht abschüttelt und so noch vom tiefsten Absturz bewahrt bleibet, bis euer Retter kommet. Andere wieder weiden auf fremder Flur, sie verirren sich und finden nicht mehr zurück in ihren Stall. Das sind die Menschen, die gedankenlos durchs Erdenleben wandeln, die Nutznießer sind von Handlungen, die nicht meinem Willen entsprechen, ihnen aber großen irdischen Vorteil eintragen. Diese wähnen sich nicht schlecht, sie sind lau, weder mir ab noch mir zugewandt. Sie wandeln durch das Erdental uneingedenk ihrer Erdenaufgabe. Sie müssen aufgescheucht werden und zurückgejagt, dass sie wieder in meine Arme flüchten, der ich als guter Hirt jederzeit bereit bin, sie aufzunehmen. Überall muss ich meine Schäflein suchen, die verloren waren. Mein Ruf muss überall hindringen, und daher muss meine Stimme immer wieder ertönen. Immer wieder muss ich im Wort kommen zu den Menschen und sie rufen heim ins Vaterhaus. Mein Wort ist des guten Hirten Ruf. Mein Wort wird in Liebe den Menschen zugeleitet. Mein Wort dringt in alle Winkel, wo es nur Eingang findet, in die Menschenherzen. Und wer meinem Ruf nicht Folge leistet, der versteigt sich immer mehr oder er versinkt immer tiefer. Und dennoch wird der Arm des guten Hirten ihn einst erreichen, auch wenn Zeiten noch darüber vergehen. Einmal kehret auch der Mensch zu mir zurück, der lange im Widerstand verharrte. Einmal wird er müde sein seines Irrweges und sich heben lassen auf meine Schultern. Einmal wird auch er folgen, willig dem guten Hirten. Seiner Stimme Klang wird ihn locken. Er wird sie erkennen als des Vaters Stimme und mir folgen, und ich werde ihn führen ins Vaterhaus und ihm ein Mahl bereiten aus Freude, das ich wiedergefunden habe, was verloren war. Amen.